Der Weg der symbolischen Schlange, Protokoll 3.1, ist durch folgende in der Zeichnung in russischer Sprache beigefügten Hauptstadien gekennzeichnet. Die Karte, die als PDF dem Hörbuch beigefügt ist, ist entnommen dem reich illustrierten Werke »Die Freimaurerei, ihr Ursprung, ihre Geheimnisse, ihr Wirken« von Schwarz Postunitsch, Weimar 1929. Der Weg der Schlange. Athen 429 v. Chr. Rom, Zeitalter des Augustus, Madrid, Zeitalter Karls V., Paris, Zeitalter Ludwigs XIV., London, 1814 nach Napoleons Sturz, Berlin, 1871, Deutsch-Französischer Krieg, Petersburg, 1881, Moskau, Revolution 1917.